Hallo, herzlich willkommen zu Arius Wochensicht Woche 6 2010. Und ich hab's ja schon versprochen, letzte Woche. Ja, diesmal werden bestimmte Firmen nicht erwähnt. Ich bin auch ehrlich gesagt viel zu müde dazu, ja, um jetzt hier großartig mich noch aufzuregen über ein Thema, das eh schon ausgelutscht ist von den Firmen. Und der Hype jetzt langsam, aber sicher abflaut. Ja. Nein, stattdessen habe ich ja auch gestern den Super Bowl geguckt, den 44. Super Bowl. Indianapolis Colts gegen die New Orleans Saints. Und ja, überraschend, die New Orleans Saints haben tatsächlich gewonnen. Ja, das war schon eine kleine Sensation. Ist ja auch das erste Mal, dass die da dabei sind. Ja. Und ja, von daher war das schon ziemlich ja, interessant. Aber das heißt, ich bin ja erst um 4 ins Bett, ja, wenn man das so nennen kann. Und dann ja, muss ich ja schon bald wieder raus. Deswegen bin ich hier hundemüde. Also ich hoffe, dass es überhaupt heute weiß ich, großartig wird ohne ja, Dauerversprecher und überhaupt mehr als sonst noch. Ja. Man schreit ja sonst auch schon mal jede Menge Unsinn, aber ja, ich hoffe, dass es heute dann noch einigermaßen Grenzen hält. Naja, auf jeden Fall, was beim Super Bowl zu sehen war, was mich sehr interessiert hat, fast noch mehr als das Spiel, war die Werbung von Google und von Motorola. Die haben nämlich beide gemacht, ja, und Google zum allerersten Mal Fernsehwerbung für die Suchmaschine. Ich hätte ja getippt, dass es Werbung ist für das Nexus One, aber es war tatsächlich Werbung für Google, für die Suchmaschine Google allgemein, unter dem Motto Impress a French Girl. Ich habe es ja vorher schon im Internet gesehen, fand es eigentlich ganz lustig. Ist nur die Frage, inwiefern das ja, da das US-Publikum das richtige Zielpublikum ist dafür. Es geht darum, also da kennt eine ja, virtuelle Person, will ein Mädel kennenlernen in Frankreich und dann gibt er halt verschiedene Sachen ein, ja, und sucht praktisch alles vom Treffpunkt, von der Stadt, vom Date bis hin zur Heirat und der Geburt des Kindes, alles über Google, ja, also fürs, ja, die Sachen, die man dazu braucht, die, was man am besten machen soll, wie man eben französische Mädchen, ja, beeindruckt und so weiter und so weiter. Ist schon ziemlich lustig gemacht, ja, aber naja, wir wissen ja, dass das französisch-amerikanische Verhältnis im Moment vielleicht nicht ganz so das Beste ist, ja, und naja, ich weiß ja nicht, ob das hier jetzt richtig die US-Bürger anspricht und der Super Bowl wird zwar in alle Welt übertragen, ich meine, ich habe es ja auch gesehen, ja, aber dennoch denke ich, dass das vielleicht nicht so die die ja, Verbreitung, vor allem nicht bei der Werbung hat, wie eben in den USA. Also ich meine, wenn man mit so einer Werbung hauptsächlich zum Beispiel europäisches Publikum ansprechen wollte, dann wäre Super Bowl sicherlich der falsche Platz dafür. Ja, und es ist ja auch so, dass die Werbung, die ich jetzt zum Beispiel eben live nicht gesehen habe, sondern eben nachträglich im Internet dann ergoogeln musste, die werden ja oft auch ausgeblendet aus lizenzrechtlichen Gründen. Ja. Manchmal ist es auch besser so, dass eben die Werbung, die US-Werbung nicht zum Beispiel bei uns gesendet wird, selbst auf diesen Pay-TV-Kanälen, ESPN beispielsweise, ESPN America, da wird stattdessen eben ESPN-Werbung gezeigt. Ja, das nervt dann noch mehr, aber naja, okay. Es ist eben nun mal so, und deswegen habe ich die Werbung eben auch nicht gesehen, obwohl ich einen Super Bowl gesehen habe. Und das, ich weiß nicht, ob Google das so richtig realisiert hat. Vielleicht täusche ich mich ja auch und das ist alles in der Presse immer nur hier bei uns so ein Blabla, dass das Verhältnis da momentan so schlecht ist. Oder es zählt zwar für die Franzosen allgemein, aber nicht für französische Mädchen. Das kann ja auch sein, ne? Die Motorola-Werbung hingegen war da schon für mich jedenfalls noch ein Deut interessanter. Und zwar eine Megan Fox in der Badewanne, ja, präsentiert das neue Android-Handy Davour oder Davour, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Davour wäre wohl eher französisch, habe ich eben gesagt, sagt vielleicht nicht so interessant. Also nehme ich mal an, es heißt Davour. Die zeigt dann so, was alles passiert, wenn sie jetzt ein Bild von sich in der Badewanne einfach so auf so eine Social-Webseite schickt. Ja? Wir haben es offen gelassen, ob es jetzt Twitter, Facebook oder sonst wo. Und ja, was dann eben alles passiert und ja, Chaos, Dramas, ja, Kinder bei der Selbstbefriedigung. Es ist echt schlimm. Aber das ist also nur angedeutet natürlich, ja. Es ist schon wirklich heftig, ja, aber nicht so, wie man es eigentlich erwartet hat, denn immerhin hat Motorola im Vorfeld zu diesem Werbespot bereits für den Werbespot Werbung gemacht. Ja, so ist das mit der Super Bowl Werbung. Diese Werbespots, die dort gesendet werden, die gehen in die Geschichte ein, ne? Es ist wirklich so, da wird jetzt eine riesen Diskussion drum gemacht im Vorfeld, was dort gezeigt werden könnte, welche Firmen dort sind, da gibt's Listen und so weiter und so weiter. Und im Vorfeld hat eben Motorola da ganz groß angekündigt, dass das Megan Fox ja praktisch nackt in dem Werbespot zu sehen wäre. Und naja, also okay, sie hat vermutlich nackt in der Badewanne gesessen, aber naja, gesehen hat man das jetzt nicht wirklich. Ja? Man könnte genauso gut einen Badeanzug drunter angehabt haben. Also das wäre absolut nicht zu identifizieren gewesen. Ja? Also, man sieht's. Es ist ein bisschen Hype natürlich, aber Motorola weiß ja auch, dass man sein Gerät auch hypen muss, ja, damit es erfolgreich ist. Und das macht Motorola hier ganz groß. Hat ja schon sehr gut geklappt mit dem Droid. Bei uns Milestone genannt. Da sieht man es mal. Ja, Droid. Ja, und dann Milestone. Ja, mit Krawatte und Businesshemd. Kotz. Ja, naja, okay. Spießer und cool. Mehr kann man da zu dieser Unterscheidung nicht mehr sagen. Ja. Aber die Werbung hat sehr, sehr gut eingeschlagen. Das Droid ist ein Verkaufsschlager geworden in den USA. Und wenn da dieses Davour dann eben auch entsprechend gute Werbung kriegt, sicherlich als Zielrichtung dann eben nicht ja den Geek- und Power-User, sondern eben die Dame, das Mädel, ja, Davour. Und ja, das wäre dann wahrscheinlich ein zweites Modell, das vielleicht in den USA stärker Beachtung findet. Weil wir gerade von Android sprechen, was anderes ist auch noch aufgetaucht, da habe ich gedacht, das gibt es, schade, dass es das bei uns nicht gibt, ich müsste es sofort holen. Ne? Und zwar sind das Sammelfiguren, Android-Sammelfiguren. Und ja, das sind ja das Zeichen von Android sind ja diese kleinen Roboter. Ja. Und die gibt's in allen möglichen verschiedenen Farben und Formen jetzt, ja, als böse, als süß, Standard und ach, was weiß ich noch alles. Sehr, sehr schön gemacht. Da gibt's einige verschiedene. Ich muss gerade mal hier die Seite öffnen. So schlampische Vorbereitung hier. Ja, also 16 Figuren gibt's da. Dafür, genau, und jede sieht eben anders aus, hat ein anderes Thema und finde ich ganz lustig gemacht. Brauche ich unbedingt, ja, aber naja, leider mal wieder am ADW, ja, wird es wahrscheinlich nicht geben. Und bei uns wird es wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, bis die Applikationen, die ersten erscheinen, für den Kindle. Der E-Book-Reader für Amazon, von Amazon, ist ja auch ein absoluter Renner geworden. Jetzt gab es bei TechCrunch, meine Hassseite, aber egal, ausnahmsweise tue ich schon mal zitieren, die haben gesprochen von 3 Millionen Kindles. Der Chef von Amazon spricht nur von Millionen verkauften Geräten bei dem Kindle und angeblich hat TechCrunch dann eine sichere Quelle. Okay, das ist in Ordnung. 3 Millionen ist wirklich nicht schlecht für einen E-Book-Reader. Absolute Marktführungsspitze. Ja, optimal. Ja, und schon im Vorfeld, nein, ich sage es jetzt nicht zu welchem Vorfeld, aber schon vor einiger Zeit hat er Amazon angekündigt, ein Entwickler-Kit für den Kindle herauszubringen, damit man auch Apps, also Applikationen, früher hat es mal Programme sich genannt, für den Kindle programmieren zu können. Und dieses Entwickler-Kit ist jetzt tatsächlich auch erschienen. Ja, es gibt da ein paar Kritikpunkte, könnte man sagen, wegen den Bedingungen. Ja. So ist es zum Beispiel so, dass die Entwickler sich beteiligen müssen bei der UMTS-Nutzung. Ja. Wenn eine gewisse Anzahl von Megabyte erreicht ist, muss der Entwickler 15 US-Cent pro Megabyte aufkommen, wenn dies über UMTS übertragen wird. Also es ist schon sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr seltsam. Ja. Aber ich kann natürlich verstehen, warum das so gemacht wurde von Google. Ach Quatsch, sag ich von Google, von Amazon. Die hatten ja Verträge mit WhisperNet, ja, um eben mit dem Kindle ja, von überall her auf den Bookstore von Amazon zuzugreifen, auf den Bücherladen, ja, was wieder Anglizismus pur hier, zuzugreifen und dass man sich von überall her also elektronische Bücher runterladen kann. Und das erfreut sich großer Beliebtheit, ist ja auch toll. Ja, man hört irgendwie was vom Buch, dann geht man da auf die Seite, guckt mal, liest noch ein paar, vielleicht noch ein paar Kritiken und dann kann man sich das Buch sofort kaufen, egal wo man ist, ja, im Zug, im Badezimmer, überall. Ja, und das ist ja eine fantastische Geschichte. Finde ich toll. Aber es hat natürlich einen Nachteil, dass eben die Firmen da kräftig zulangen wollen oder zulangen, ja. Wir wissen ja, im Mobilfunk ist nichts umsonst. Entsprechend ist natürlich auch hier dann ein Betrag zu entrichten von Amazon an die entsprechenden Betreiber, wenn eben da Daten ausgetauscht werden. Und wenn jetzt zum Beispiel so ein App-Programmierer eine Applikation austüftelt, zum Beispiel ein Twitter-Client. Gut, da gehen die Datenmengen noch, aber jetzt nehmen wir mal an, es sind größere Datenmengen, die da ständig übertragen werden, ja. Dann könnte das schon Auswirkungen haben. Die Mobilfunkfirmen, die sagen natürlich im Moment mal, Amazon, wir haben Verträge ausgehandelt, ja. Ihr habt gesagt, nur das und das wird auf diesem Gerät gemacht. Es wird nur für Bücher kaufen eingesetzt. Das ist ziemlich überschaubar. Ja, weil ein E-Book hat normalerweise nicht ganz so viel ja, Übertragungsgröße. Die Dateien sind nicht besonders groß im Vergleich zum Beispiel zu anderen Sachen. Und wenn jetzt dann auf einmal jemand kommt und sagt, ja, hier, unser Kindle, das soll jetzt auch das und das und das machen können, das soll auch Applikationen verwalten können, wo niemand eigentlich davon weiß, was jetzt übertragen wird an Daten, welche Datenmengen. Ja, dann sagt natürlich der Provider, halt mal, Moment mal, Moment mal. In eurem Vertrag waren Apps, Applikationen, Programme waren da drin nicht enthalten. Wir hatten den Vertrag gemacht, nur mit den Büchern. So, und dann ist natürlich klar, dass Amazon da eine Lösung sucht. Ob es jetzt wirklich die vernünftige Lösung ist, dass die Entwickler der Applikationen dafür noch zahlen sollen, für die Übertragungskapazität von den Nutzern oder die diese Kapazität eben ausschöpfen, das lasse ich nochmal dahingestellt sein, ob das die richtige Methode ist. Ja. Vielleicht sollte man sich da auch eher auf eine Nutzungsgebühr des App Stores oder wie der dann auch das immer heißt, ich sage es jetzt schon mal App Store, ja, also diese Programmplattform, wo man dann eben diese Applikation kaufen kann, das dann zum Beispiel heißt, okay, der Entwickler muss zum Beispiel 500 € zahlen dafür, aber er ist dann eben von Restriktionen frei und es könnte sich rechnen, wenn man dann zum Beispiel auch noch Restriktionen macht, einfügt, dass zum Beispiel die Applikation nur so und so viel Megabyte oder Gigabyte im Monat übertragen kann. Dann kann man das überschauen, ja, kann das abschätzen. Aber ob das jetzt der Fall ist, ich meine, wenn man sich da vorstellt, man macht eine Applikation und kann es halt nur schlecht einschätzen, pro Megabyte 15 Cent. Jetzt laden sich das vielleicht mehr als erwartet Leute runter. Ja, vor eine halbe Million Leute benutzen dann diese Applikation. Da kann es auch ein Twitter-Client sein. Da hat man ruckzuck etliche ja, 1000 Megabyte am Hals. Ja, und dann wird das richtig, richtig teuer. Und entsprechend werden das sicherlich auch die Applikationen dann wahrscheinlich ziemlich viel kosten. Aber das müssen wir erstmal abwarten jetzt. Auf jeden Fall ist es mal gut, dass es sowas gibt, die Möglichkeit, Applikationen für den Kindle zu machen. Ich höre kritische Stimmen, habe ich gelesen im Internet, und zwar wegen eben diesen Applikationen. Was sollte man denn schon auf dem Kindle machen? Also ich muss sagen, mir fallen da sehr, sehr viele Sachen ein. Alle Arten von Rätseln und Knobelspielen, ja, sei es jetzt das simple Sudoku oder ein komplettes Kreuzworträtsel, das man wunderbar auf dem E-Ink-Display machen kann, andere Logikrätsel und so weiter und so weiter. Eigentlich alles, was vom Bild her nicht so schnell aufgebaut werden muss. Interessant war bei der Totally Red Show, ja, ein Podcast, den gucke ich regelmäßig, da hat jemand spekuliert und hat gleich Augen, also Sternchen in die Augen bekommen. Hoffentlich gibt es Text-Adventures für den Kindle. Also man sieht, es gibt schon jede Menge Verwendungsmöglichkeiten. Man könnte als möglich machen. Natürlich auch Twitter-Clients, ja, Twitter-Programme wären dann natürlich sehr, sehr interessant, wenn jetzt eben diese Beschränkung für diese Entwickler nicht wäre. Muss man mal gucken, wie die das dann handeln in Wirklichkeit. Ja. Und auch andere Sachen, was zum Beispiel mit E-Mails zu tun hat, ja, reine Textmails beispielsweise, da könnte ich mir doch interessante Sachen vorstellen. Zum Beispiel eine Art Datenbank auf E-Mail-Systembasis, wo man dann Notizen ablegen kann, ja, unabhängig zum Beispiel vom E-Book und so. Das wäre auch eine interessante Sache. Also man kriegt sicherlich einiges zusammen. Aber gerade diese Knobel- und Kreuzworträtsel-Sachen, ich meine, spricht ja auch diese, sag ich mal, Leute an, die eben so ein E-Book-Reader sich holen. E-Book-Reader ist klar für Bücher zu lesen, ja. Vielleicht nochmal eine Zeitung oder eine Zeitschrift. Ja. Und dann ist natürlich da auch ein Publikum vorhanden, das vielleicht auch, ja, eben Rätsel, Kreuzworträtsel macht. Ja, es gibt ja da, auch da 100 verschiedene Arten von Rätseln. Ja. Also die Anwendungsmöglichkeiten sind auf jeden Fall vorhanden. Natürlich wird es da keine Video-Applikationen geben. Natürlich wird es da kein Multimedia-Sender geben, ja. Aber was es zum Beispiel geben könnte, wäre eine Musikplayer-Applikation, ja, weil der Kindle, der kann auch MP3-Dateien abspielen, ja. Leider nur MP3, kein OGG-Format, buh, ja. Aber, immerhin, und da könnte man mit einer vernünftigen Software das besser machen, wobei es ja auch mit dem begrenzten Speicherplatz dann, naja, vielleicht nicht ganz so jetzt die Nachfrage geben würden, zumindest nicht auf dem kleinen Kindle, der hat ja 2 GB, 1,4 GB sind davon verfügbar und beim großen sind es 4 GB, 3,4 GB sind von dem verfügbar und jo, ja. Gut, auf jeden Fall, es tut sich was in dieser Geschichte und das finde ich auch wirklich sehr, sehr schön, aber was anderes finde ich nicht besonders schön, und zwar Amazon ist mit dem Kindle ja auch gerade momentan ziemlich unter Druck geraten, weil solche lieben Firmen, ich sag's jetzt nicht, ich hab's versprochen, die andere Firma wird nicht erwähnt, ja, aber weil diese Firmen, ja, jetzt denken, sie können hier dicke R machen, dicke R, oh, jetzt kommt noch mein Dialekt, oh, nein, also, die denken, sie können den Macs machen, besser, ne, und Die haben tatsächlich McMillan, HarperCollins und die Hachette Book Group. Was ein Name. Die haben sich jetzt nämlich quergestellt. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei Macmillan. Macmillan, ein ziemlich großer Buchvertreiber in den USA, der ist bei uns zum Glück uns erspart geblieben. Der bietet jetzt tatsächlich an, oder was der bietet jetzt tatsächlich an? Nein, der hat Amazon genötigt, erpresst sozusagen, entweder ihr verkauft jetzt die Bücher zu den Preisen, die wir wollen, oder ihr kriegt von uns keine Bücher mehr. Daraufhin hat ja Amazon kurzerhand gesagt, so, okay, wir nehmen alle Bücher von Macmillan, sowohl die E-Books als auch die gedruckten Versionen aus dem Programm. Und das haben die ja tatsächlich gemacht. Eine ganze Zeit lang gab es keinerlei Macmillan-Bücher mehr, keine gedruckten und keine elektronischen. Richtig, das war absolut richtig so. Das habe ich richtig gut gefunden, ja, dass die mal zeigen, Moment mal, es gibt in den USA nämlich keine Buchpreisbindung, so wie bei uns, ja, muss man auch sagen. Wir hätten da kein Problem, bei uns gibt es die freie Marktwirtschaft für Bücher nicht. Ja, bei uns dürfen die Verlage schon seit eh und je bestimmen, wie viel sie abzocken. Oh, Entschuldigung, wie viel sie für die Bücher verlangen. Ja. Und in den USA ist es eben nicht so. Und da ist es eben so wie bei uns auch, ja, wie bei allen anderen Produkten auch, der Händler bestimmt, wie viel er für das Buch oder für das Produkt haben will. Ja. Das ist ja unmöglich, dass jetzt zum Beispiel ein Hersteller hingeht, ja, sagen wir mal, der Hersteller von ja, irgendwelcher Brause, ja, Brause, 1,5 Liter Flasche Ultra Super Duper Brause, ja, und der Händler verkauft die Ultra Super Duper Brause eben für 99 Cent. Aber der Hersteller sagt: Leute, das ist uns zu wenig. Warum verkauft ihr das für 99 Cent? Ja? Wir wollen, dass ihr das für 1,99 € verkauft oder 1,49 €. So. Und dann sagt der Händler, was bitte? Nö, mache ich nicht, ganz einfach. So, und nimmt es entweder aus dem Programm raus oder verkauft es trotzdem für 99 Cent. Niemand kann ihm das verbieten. So, aber bei den Büchern gibt es jetzt halt diese Verträge. Ja, und ich meine, die andere Firma, die darf auch sagen, ja, wir liefern keine Sachen mehr, wenn ihr das den Preis nicht verlangt. Also im Prinzip ist es eine Erpressung. Ja. Die sagen, die Bücher, die E-Books, die sollen 14,99, 15,99 kosten und nicht 9,99 vorher bei Amazon. Und jetzt gibt es natürlich dann Stimmen, die sagen, ja, das ist ja gut, oh, dann kriegen die Autoren mehr Geld und die Publisher kriegen mehr Geld und das ist eben nicht der Fall. Es war nämlich die ganze Zeit so, dass Amazon diese Bücher mit Verlust verkauft hat. Das heißt, die haben, um eben ihre eigene Plattform zu propagieren, haben die Bücher eingekauft für einen Fixpreis und der war recht hoch, ja, und haben dann praktisch weniger als der Einkaufspreis diese Bücher angeboten, sozusagen als Werbung. Ja. Und das war für eigentlich für alle ganz gut. Amazon hat seine Plattform gepusht und die Buchfirmen haben eben genug Geld bekommen. Aber das hat die Buchfirmen irgendwie gestört, dass sie nicht festlegen können, welche Preise sie haben wollen. Ja. Amazon hat gesagt, wir verkaufen das für 9,99 €. Aber die Firmen, die waren da vielleicht nicht ganz mit einverstanden. Die wollten vielleicht ihre Bücher anders da verkaufen. Ja. Nämlich zum Beispiel, und jetzt kommt wieder diese alte Medien, Firlefanz, ja, so, wie kann ich den Tod meines Uraltmediums noch so weit hinauszögern, dass ich noch möglichst viel Kohle rauspressen kann aus dem alten Modell? Man macht es ganz einfach. Versucht, das neue Produkt, also praktisch die neue Art davon, schlechter aussehen zu lassen, indem man zum Beispiel Veröffentlichungen länger auf die Bank schiebt, ja? Auf die lange Bank schiebt. Ich hab's mit den Sprichworten heute, ich sag's ja, ich bin nicht ganz so fit. Ne? Und man macht gleichzeitig, passt man auf, dass man sich mit dem Neuen keine Konkurrenz macht zum Alten. So, und jetzt kommt eben so ein Hardcover raus, ja, ein Band und der kostet 14,99. Das E-Book kostet aber 9,99. Jetzt ist natürlich die Sache, die Leute sagen, hey, Moment mal, die Leute, die würden dann ja das E-Book kaufen, aber nicht den Einband. Ja. Und ne, das kann ja nicht sein. Ja. Also es ist ja immer so, erst der Einband, dann dauert es eine ganze Zeit lang, dann kommt irgendwie, na, da gibt es sogar drei Abstufungen, ich glaube so ein besonderer Einband, dann gibt es einen normalen Einband und dann gibt es eben das Paperback, das Taschenbuch zum Schluss und das kostet eben am wenigsten. Und jetzt sagen die, ja gut, wenn jetzt das E-Book dran ist zum Preis vom Paperback, ja dann verkaufen wir die Hardcovers nicht mehr. Deswegen halten die E-Books teilweise zurück, sagen, nee, meine Lieben, das E-Book gibt's erst, wenn das Hardcover sich gut verkauft hat. Oder sie machen es eben wie jetzt, Macmillan, und sagen, okay, hier, das E-Book soll aber so viel kosten wie das Hardcover, ja, dann gibt es keinen Grund mehr für die Leute, das Hardcover nicht zu kaufen. Da könnt ihr vielleicht schon sehen, wohin es geht. So richtig wollen, möchte man die E-Books ja nicht in den Vordergrund stellen, ja. Also irgendwie so habe ich das Gefühl, als ob die, ja, sie müssen halt, ja, weil's jetzt vielleicht in Modeball kommt, ja, und dann könnten die Umsätze drunter leiden, aber so wirklich, wir wollten eigentlich lieber das normale Buch verkaufen, ja. Gut, und dann passiert es halt so wie bei einer Musikindustrie dann letztendlich auch, ja, das ist ganz einfach. Was passiert? Die Musikindustrie hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt, hat sich dagegen gesträubt, hat zwar dann irgendwann mal ein paar Versuche unternommen, hier die Musik online anzubieten, dann war es schon fast zu spät. Und dann ist einer gekommen und hat den ganzen Markt in die Hand genommen. Nichts aber desto trotz gab es eben vorher das Problem mit den Raubkopieren. Ja? Mit den Leuten, die eben dann gesagt haben, okay, die Musik ist nicht online verfügbar, dann wird sie halt woanders daher besorgt, illegal besorgt. Ja? Und ich kann's da genau sehen bei den E-Books. Ja? Das ist, ich habe es letztes schon mal erwähnt, in einem Blogbeitrag von mir, der lustigste Fall bei E-Books kontra normalen Büchern ist doch zum Beispiel J.K. Rowling. Ja? Die Harry Potter Bücher, ja, werden nicht als E-Books veröffentlicht, damit die Autorin sagen kann, hier, mein Buch gibt's nicht legal auf E-Books, auf elektronischem Wege. Ja? Das sind alles Raubkopien. Und ich möchte nicht, dass mein Buch als E-Book leicht irgendwie kopiert werden kann oder verschachert werden kann. Das heißt, günstig bekommen. Also, dass die Leute das günstig bekommen. So. Das ist ja schon mal eine Frechheit an sich. Aber was eben totale Realitätsausblendung ist, ist der Fakt, die Tatsache, das kann jeder ergoogeln, ja, dass es Harry Potter schon längst als E-Book illegal gibt, aber eben nicht legal. Das heißt, die Leute, die jetzt zum Beispiel E-Books mögen, weil sie sich nicht ihre Regale zustellen wollen mit noch mehr Büchern, ja, und die eben die Zeichen der Zeit erkannt haben, die werden ja geradezu genötigt dazu, die Raubkopien zu benutzen, ja, weil es gibt ja gar keine andere Möglichkeit, wenn man das elektronisch nutzen will, ja. Und da ist doch diese Unlogik, da macht man sich doch selbst was kaputt, ja. Ich verstehe es nicht. Harry Potter als E-Book rausbringen, ganz normal, ganz legal, die Leute würden sich draufstürzen auf das E-Book, ja, genauso wie sie es auf die Papierversion tun, gut wär's. Ja. Aber nein, man lehnt das Medium ab, weil man Angst vor Raubkopien hat und die Folge davon ist, dass es noch mehr Raubkopien gibt, als wenn man das eben in dieser Form veröffentlicht hätte. Ganz einfach. Ja. Musikindustrie mal zwei. Es wiederholt sich immer wieder, weil die alten Firmen, diese alten Medienmogule, die können das nicht begreifen, ja, dass die Zeit der alten Medien immer weiter langsam, aber sicher abläuft. Ich bin absolut hundertprozentig sicher, dass das normal gedruckte Buch, ja, für viele, viele weitere Jahrzehnte absolut im Massenmarkt bleibt. Ja. Es wird halt mehr und mehr dann zu einer Nische werden, Zumindest irgendwann, wenn mal das DRM weg ist bei den Büchern, weil das ist ja noch ein großes Problem, das will ich auch nicht verschweigen. Und dieses Problem hat auch Amazon, ja. Also Amazon ist kein Engel, was E-Books anbelangt. Aber diese Engel-E-Books, die gibt's nicht, ja? Außer die freien Projekte, die haben aber keine aktuellen Bestseller-Romane, ganz klar. Ja, und so ist das eben jetzt auch bei Macmillan offenbar. Die wollen sich ihr eigenes Paper-Geschäft nicht kaputt machen. Ja? Und deswegen wird E-Book so nicht ganz so gut behandelt. Und zusätzlich wollen die eben auch nur die Preise diktieren. Also verbieten sie praktisch Amazon Verlust zu machen. Das Paradoxe daran ist, genauso wie bei Rowling und Harry Potter, das Paradoxe daran ist, dass jetzt, nachdem sich Macmillan tatsächlich durchgesetzt hat und Amazon klein beigegeben hat, was ich übrigens sehr, sehr schade finde. Ich hätte Macmillan-Bücher nicht mehr ins Sortiment genommen. Ja. Aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch kein Firmenchef. Ja. aber jetzt kriegt Macmillan weniger Geld, weil jetzt nämlich das normale Verkaufsmodell zieht. Und das sieht nämlich vor, 30% geht an den Publisher. Und das wiederum heißt, vorher waren die Verträge besser. Vorher haben die pro Buch so und so viel bekommen, Festbetrag fertig. So, und jetzt bekommen die 30% vom Verkaufspreis, der 15,99 ist das weniger, als sie vorher bekommen haben. Und das hat auch, ob ihr es glaubt oder nicht, das hat auch dieser Chef von Macmillan, ich kann mir den Namen gar nicht merken, der hat das tatsächlich in einer schriftlichen Stellungnahme, hat er das gesagt, die verdienen zwar jetzt weniger, aber dafür können sie ihre Preise festlegen. So krank ist das, so krank sind die Leute, ja, dass die lieber weniger Geld machen, ja, als die Macht zu verlieren, die Preise zu diktieren auf dem Markt. Unglaublich. So, und die ganzen Autoren, ja, die die ganze Zeit geflennt haben, ja, von oh, 9,99 € oder $9,99, davon kriegen wir viel zu wenig, davon kann doch ein Autor nicht leben, von diesen Sachen, ja. So, die können sich jetzt ganz schön angepisst alle mal in die Ecke stellen und eine Runde weinen. Denn jetzt kriegen sie entweder genauso viel, wenn Macmillan lieb ist, oder noch weniger. Wenn Macmillan jetzt die tatsächlichen Kosten und Einnahmen abwägt, würden jetzt die Autoren weniger bekommen als vorher. Weniger als wenn Amazon 9,99 € verlangt hätte. So, ihr wurdet gerade, liebe Autoren, über den Tisch gezogen von eurem Publisher. Ja, ihr wurdet gerade an der Nase herumgeführt. Und das war überhaupt kein Gewinn für euch, sondern ein Riesenverlust. Ja. Vielleicht könnt ihr aber auch die Bücher bei Amazon direkt publishen, dann kriegt ihr nämlich wesentlich mehr, dann kriegt ihr nämlich die gesamten 30% und nicht nur ein paar Promille von dem Betrag. Aber gut, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, es ist tatsächlich ein wahnsinniger Vorgang, was da geht. Und jetzt ist ja auch diese Hachette Book Group und HarperCollins, beide haben jetzt ebenfalls dasselbe gemacht wie Macmillan und wollen die Verträge eben, wenn es soweit ist, neu überarbeiten. Und da werden halt eben die Autoren dann am Schluss auch wieder die Gelackmeierten sein, ganz klar. Und zu den Autoren möchte ich auch nochmal sagen, seid lieber froh, wenn eure Bücher als E-Book verkauft wird. Weil das ist für euch eine Riesenmöglichkeit, weitere Einnahmen zu erzielen, ja? Leute anzusprechen, die vorher Bücher eher links liegen ließen. Und auch die Menge wird sich dadurch erhöhen, was wiederum zu mehr Einnahmen führt. Ich kann es durchaus verstehen, dass jemand, der ein Buch schreibt, davon auch leben will. Ja? Und der hat natürlich ein Recht auf Einnahmen und ich kann es auch verstehen, wenn er viel Einnahmen haben will davon. Aber das, was die Publisher momentan mit Amazon machen oder überhaupt auf dem E-Book-Sektor, das hilft den Autoren überhaupt nicht mehr Geld zu bekommen, sondern im Gegenteil viel weniger Geld zu bekommen als bisher üblich. Und auch da ist es so bei den Büchern, wenn es keine Preisbindung gibt. Und ich weiß nicht, ob es bei uns die Preisbindung für E-Books geben wird. Das hat sich da jetzt noch nicht oder wurde noch nicht entschieden, Aber wenn es keine Preisbindung gibt, dann sind Bücher eben wie alles andere auch ein Produkt, eine Ware. Ja. Und Ware wird über verschiedene Möglichkeiten an den Mann gebracht oder an die Frau. Und zwar eben durch den Preis, ja, oder durch den Faktor Public Relations, Werbung. Das heißt, wenn jetzt die Rowling ein neues Buch schreibt, ja, dann braucht ihr sich darüber keine Gedanken zu machen. Das wird sowieso erstmal verkauft. Außer man stellt dann fest, das Buch ist der absolute Dreck. Dann könnte vielleicht die nächste Veröffentlichung dann vielleicht schon ein bisschen gedämpfter gekauft werden. Aber ja, sie hat die PR, sie kann machen, was sie will. Ja, und das macht sie auch. Und deswegen sagt sie nur, E-Books, ich brauche keine E-Books. Ja, E-Books ist Teufelswerk. Ja. Und ja, dann gibt's eben keine E-Books. So. Aber für alle anderen, die eben nicht diese Marktposition haben, nämlich die normalen Publisher, die Leute, die Schwierigkeiten haben, ihr Geld mit Büchern zu verdienen und eben nicht die Millionen abzocken können, einfach so mal im Vorbeigehen, ja, für die sind die E-Books eine Offenbarung, denn sie haben wesentlich mehr Möglichkeiten und wesentlich schnellere Möglichkeiten an das Geld zu kommen. Sei es jetzt über einen herkömmlichen Publisher, aber man sieht ja, die machen Probleme. Oder eben sogar, und das ist die bessere Methode, man tut sich mit solchen Plattformen eben direkt in Verhandlungen setzen und verkauft es eben direkt. Amazon hat beispielsweise einen wunderbaren Publishing-Service. Jeder Publisher kann sich zu Amazon wenden, kann 30% des Verkaufspreises für sich einstreichen. Das sind Traumquoten. Ja. 30% gibt's nirgends, außer man heißt Flash Rowling oder so. Aber ich glaube, selbst die wird keine 30% vom Buchverkaufspreis bekommen. Aber da haben die Publisher jetzt, die Autoren jetzt echt eine Chance. Und ich kann es nur sagen, wendet euch ab von den Publishern. Diese Leute treiben euch in den Ruin. Das hat man bei den Musikfirmen gesehen. Ja, die kapieren es einfach nicht. Und dann kommt einer, übernimmt den Markt und dann kriegt ihr überhaupt nichts mehr, außer wenn diese Firma das noch sagt, dass ihr das bekommt. Ja. Und Amazon, ja, ist zwar, wie gesagt, kein Engel in dem Bereich. Ja, aber er ist nicht diese Krake, die nach allem greift und alles versucht, unter seine Kontrolle zu bekommen, ja, sondern die wollen einfach auch nur selbst Geld machen. Die haben keinen Kontrollwahn, ja, wie so manch andere Firma, ich sag jetzt nicht welche, sondern die wollen einfach nur verdienen. Und deswegen kann man es auch ganz gut einschätzen und die Autoren wollen auch verdienen. Und deswegen ist es dann eben eine Zweckgemeinschaft, die man durchaus sich überlegen kann. Publisher sollten auf Amazon oder auf anderen Portalen, es gibt ja nicht nur Amazon, ja, nur bei Amazon ist halt die Kundschaft, sagen wir mal, größer, die Kundenanzahl wesentlich größer. Ja. Und die sollten sich überlegen, ob sie da nicht den Publisher einfach übergehen sollen und ihre Publikation direkt mit diesen Firmen abschließen sollten. Ja. Und ich hoffe, dass sich im E-Book-Bereich dann auch noch was tut in der nächsten Zeit. Mein Finger pendelt schon jeden Tag jetzt über den Kindle-Bestellknopf. Ja? Und ich bin mir aber noch nicht 100% sicher, weil es gibt auch noch andere Reader, die sich sehr, sehr gut anhören, zum Beispiel den Texter. Ja? txtr.com. Leider ist da die Lieferzeit schon also weit, weit überschritten. Irgendwie haben die da Probleme, wohl das Gerät richtig liefern zu können, aber es sieht wirklich sehr, sehr schön aus, das Gerät, und das wäre eine gute Sache, übrigens mit EPUB-Format, das ich persönlich sehr, sehr mag, und dem Adobe DRM, furchtbar, aber immerhin noch das beste und weitverbreiteste DRM für E-Books momentan. Wie gesagt, mir wäre es lieber, wenn EPUB ohne DRM geben sollte, aber naja, okay. Und dann haben wir noch die Tatsache, dass immer mehr E-Book-Reader momentan herauskommen. Das tue ich da bedenken, bevor ich bestelle. Und es bahnen sich Gerüchte an, dass ein neuer Kindle ankommen soll demnächst. Und das wäre natürlich auch eine gute Geschichte. Nicht, dass der alte Kindle irgendwie jetzt schlecht wäre. Der erfüllt mehr als seinen Zweck. Nämlich Bücher gut darzustellen und gut lesbar zu machen. Ja, das ist ganz wichtig. Deswegen ist auch bei mir E-Ink-Technologie absolute Muss. Ich werde mir kein Buch auf dem LCD oder so an. Das werde ich auf keinen Fall tun. Ja. Ich kenne das vom Computer, ich kenne das von meinem Handy. Da kann man mal eine Stunde lesen und danach hat man echt, tun einem die Augen brennen und weh. Nein, mache ich nicht. Es kann eine Webseite, ein Buch, ja, wo man ständig mit dem Auge hingeht, ja, guckt man wieder woanders dahin, dann guckt man wieder auf die Tastatur und so weiter, sondern man starrt da wirklich unter Umständen 4-5 Stunden auf dem Monitor, ohne die Augen wegzumachen. Und das ist einfach zu arg und das ist auch schädlich für die Augen, denke ich mal. Und jedenfalls tun mir die Augen danach weh. Und deswegen, E-Ink ist absoluter Muss bei mir für E-Book-Reader, habe ich aber schon gesagt. Ja, und ja, was dann noch alles kommt, weiß nicht. Der Nook-Reader, der auf Android basiert, ist ja auch von Barnes & Noble im Umlauf, leider noch nicht in Deutschland. Sag ja mal wieder, ne? ADW, ne? Okay. Aber ich warte jetzt noch ein bisschen, aber so langsam werde ich ungeduldig und irgendwas wird wohl in der nächsten Zukunft an E-Book-Reader bestellt werden. Kurz noch erwähnt, weil die Zeit hat jetzt doch, ist jetzt doch schneller vorbeigegangen, als ich gedacht habe. Kurz erwähnt noch Schweden. Widersetzt sich der Vorratsdatenspeicherung. Tja, da macht es doch bemerkbar, dass die Piratenpartei in Schweden ins Parlament tatsächlich eingezogen ist. Oder, sage ich das total falsch? Auf jeden Fall ist sie in, doch im Parlament, ja, doch, ja, kann man sagen. In der Regierung ist sie ja nicht. Ja, hat ja nur, also sagen wir, glaube ich, 6 oder 7% bekommen. Ist aber eben im Parlament. Und das macht sich schon bemerkbar. Super. Ungehorsam, Schweden widersetzt sich der Vorratsdatenspeicherung und liefert keine Daten, obwohl das die USA ja beschlossen hat, habe ich jetzt die USA gesagt, die EU ja, beschlossen hat, ja, ist ja eigentlich das Gleiche. Was man dann auch tatsächlich sieht bei dem nächsten Thema, das ich nur kurz erwähnen will, SWIFT-Abkommen, ja, ist ja ein Begriff und die EU-Abgeordnete, die bleiben da hart. Und lehnen das nach wie vor ab. Und die EU-Kommission wird also da auf heftige Gegenwehr stoßen. Auch das finde ich sehr, sehr gut. Es geht nämlich da um die Weitergabe der Bankdaten an die USA. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Was hat die USA mit unseren Bankdaten zu tun? Ja? Unglaublich, dass es überhaupt in Erwägung gezogen wird. Die EU sollte sich lieber darauf konzentrieren, sich selbst besser zu positionieren, ja, und nicht abhängig zu machen oder leichtfertig die Daten der Bürger der EU weitergeben an andere Regierungen, wo man nicht weiß, wie die politischen Verhältnisse vielleicht in 15 oder in 20 Jahren sind. Ja, es ist ja immer so, es schwebt ja so dunkle Wolke, ja, über dem nordamerikanischen Kontinent. Ja. Man weiß nie, wann die anfängt zu blitzen, ja, zu donnern. Und deswegen ist das ja also naja, schon fast schon fahrlässig. Auf jeden Fall haben eben jetzt diese Abgeordnete reagiert und die werden unter Druck gesetzt, tatsächlich. Heise hat das Original geschrieben, sogenannte also Stoßtrupps, ja, würden da auf die EU Abgeordneten einwirken, die kommen da in großer Zahl und machen richtig Druck. Das ist ja, also ich habe, nee, also Godwin's Law will ich jetzt nicht aktivieren hier im Podcast, ja. Aber das war wirklich, wenn man das so gelesen hat, ja. Also es ist wirklich sehr, sehr bedenklich, dass dann auf einmal so Truppen von Leuten auf einen zukommen, Gruppen von Leuten und einen da richtig verbal und auch räumlich unter Druck setzen, dass man eben, sich anders der entscheidet, ui, jetzt habe ich, das war mein Android-Handy, dass man sich eben anders entscheidet und das Ganze noch im EU-Parlament. hallo, wie kommt denn die Stoßtrupps der USA ins EU-Parlament, hallo? Die würde ich mal entfernen lassen, und zwar ganz schnell, und mal kontrollieren, wer da überhaupt rein und raus geht, ne? Hallo? Wo sind wir denn? Deswegen, ja. Nun ja, was soll's, auf jeden Fall, auch da tut sich was, ausnahmsweise mal in Richtung des Guten, ja. Kommt ja selten vor in der Politik. So, und das war's auch wieder. Ich hör's am Jingle, ich hab's nicht vergessen diese Woche. Wuhuhu. Dann darf ich mich von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr eine Dreiviertelstunde das Gequatsche von mir ausgehalten habt. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen dabei. Und hoffentlich hört ihr auch nächste Woche wieder rein bei der Rios Wochensicht. Und bis dorthin wünsche ich euch viel Spaß. Habt eine schöne Woche. Bis denn. Tschüss.